Wie muss sich der Gläubige seinem Bischof gegenüber verhalten? Jeder Gläubige, ob geistlich oder Laie, muss seinen Bischof achten, ehren und lieben und ihm in allem, was sich auf die Seelsorge und die geistliche Regierung der Diözese bezieht, gehorsam leisten. Ja. Parallel zur Frage 204, muss sich jeder Katholik dem Papst gegenüber verhalten? Muss den Papst als Vater, Hirten und universalen Lehrer anerkennen und mit ihm im Geist und im Herzen vereinigt sein? Ganz ähnlich hier, nur dass eben der Bischof einem noch näher ist als der Papst sozusagen. Deswegen formuliert er es ein bisschen anders hier. Jeder Gläubige, egal ob er geistlich oder Laie ist, muss seinen Bischof achten, ehren und lieben, weil er der geistige Vater, der Hirte ist, der Diözese, und in ihm allem Gehorsam leisten, was sich auch die Seelsorge oder die geistliche Regierung der Diözese betrifft. Die Ordensleute sind zwischendrin. Ordensleute, sofern sie kein Apostolat haben, sind ihren eigenen Oberen unterstellt. Mit dem Bischof wenig zu tun, aber der Bischof hat eine gewisse äußere Vollmacht trotzdem noch über das Kloster, über eine Ordensniederlassung, beziehungsweise überhaupt komplette Rechtsprechung, wenn die Ordensgemeinschaft Diözesanenrechts ist und noch nicht päpstlichen Rechts. Aber gut, das muss man da nicht eigens diskutieren. Na boom.